1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Ich muss mal hier etwas wegschieben. Das irritiert ein bisschen im Bild. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ein bisschen später. Wir werden übrigens diese Woche, die nächsten Tage zumindest, immer vielleicht 1, 2, 3 Minuten später anfangen. Das hat programmtechnische Gründe. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Geht aber leider nicht anders. Aber ich sag's euch schon mal, dass wir dann ein paar Minuten vielleicht später sind. Aber wir sind da. Freie Themennacht, wie immer montags. Ihr könnt sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So. Die erste Anruferin heißt Jessica und ist 18 Jahre. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Es geht sich darum, die katholische Kirche verbietet einem Jungen seinen Herzenswunsch. Ja, ich habe es heute im Spiegel Online gelesen. Genau. Erzähl du mal. Und zwar geht es sich um den 9-jährigen Jens Pascal, der ist an einem schweren Hirntumor gestorben. Ja. Und sein größter Herzenswunsch war, es hat das auf seinem Grabstein, das Logo vom BVB ist. Und die katholische Kirche verbietet ihm das. In Dortmund? In Dortmund, ja. Warum verbieten die das? Weil laut Kirche haben sich die Eltern für eine katholische Beisetzung entschieden und auf dem Friedhof ist in erster Linie halt das, was dann als römisch-katholisch da abläuft. Ja. Und die Gemeinde muss dafür sorgen, dass der Charakter eines christlichen Friedhofs erhalten bleibt. Dadurch sieht die Friedhofsordnung vor, dass Inschriften und Darstellungen, welche zur christlichen Religion nicht entsprechend und auf Grabmäler nicht gestattet sind. Und die haben halt einen Entwurf da abgegeben, die Eltern, und da steht halt... Ich unterbreche eben, das, was du gerade gesagt hast, hast du vorgelesen wahrscheinlich aus der Begründung der katholischen Kirche. Ja. Ja, so haben die das begründet, das stimmt. So, und es gibt einen Entwurf für diesen Grabstein, wie sollte der aussehen? Das soll ein Fußball sein, wo dann der Name da drauf steht und hat das BVB-Logo. Mhm. Und das will die Kirche nicht? Das will die Kirche nicht. Und als ich das gelesen habe heute, muss ich dir auch sagen, war ich entsetzt. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass die Kirche in Dortmund, die katholische Kirche in Dortmund, so eine Entscheidung trifft. Es hat sich inzwischen auf Facebook, da gibt es eine Gruppe, die heißt Jens Pascal. Wir haben mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Nein. Die setzen alles dagegen, dass der Junge das doch noch bekommt. Der Junge ist ja, wie du auch gerade sagtest, an der schweren Krankheit gestorben, an einem Gehirntumor. Genau. Er war ganz großer Borussia-Fan. Genau. Er hatte, glaube ich, vor seinem Tod auch noch Kontakt mit verschiedenen Spielern. Die Spieler haben ihn sogar noch im Krankenhaus besucht. Genau. So. Und mir ist es wirklich ein Rätsel, wie die Kirche eine, mit Verlaub, so bescheuerte Entscheidung fällen kann. Und wie man mit dem letzten Willen eines krebskranken Kindes so umgehen kann. Und vor allen Dingen, wie man auch so trauernde Eltern behandeln kann. Ich verstehe das nicht. Mich wundert es nicht, dass dann immer mehr Leute der Kirche von der Stange gehen, wenn man sich so genauso verhält. Natürlich müssen Regeln auf einem Friedhof sein, das verstehe ich ja auch. Aber würden Sie sich einen abbrechen, wenn das gestattet würde? Ich finde nein. Warum engagierst du dich da so, Jessica? Das geht mir einfach sehr ans Herz, weil eine alte Klassenlehrerin von mir, die hatte eine Tochter, die ist selber an einem inoperablen Hirntumor verstorben. Mhm. Und sie hatte damals den größten Wunsch, den Barack Obama kennenzulernen. Der Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Das ist ja noch ein bisschen komplizierter, als die katholische Kirche zu überzeugen. Obwohl, da bin ich mir auch nicht so sicher. Du kanntest diesen Jungen aber nicht. Kannte ich nicht. Nee. Kommst du denn aus Dortmund? Nee, ich komme aus Aachen. Ach so. Also aus Eschweiler. Höre ich ein bisschen an der Stimme auch, an der Sprache. Das klingt jetzt nicht so nach Ruhrgebiet. Aber ich bin auch ein bisschen Dortmund-Fan, das muss man nebenbei sagen. Jetzt bin ich ja ganz begeistert, dass sich da so viele Leute auf Facebook zusammen geschlossen haben. Wie macht man denn jetzt der katholischen Kirche in Dortmund Druck? Ich sag's mal so, das hat sich mittlerweile zu einem richtigen Flashmob entwickelt. Die wollen vor der Kirche da dort friedlich demonstrieren. Aber bitte friedlich. Sonst macht ihr die ganze Sache. Wenn ihr demonstrieren wollt, bitte meldet die Demonstration an und macht es friedlich. Wenn es nicht friedlich verläuft, dann geht der Schuss nach hinten los und das wäre nicht gut. Demonstrieren ist genau. immer gut, aber bitte anmelden und es ganz friedlich ablaufen lassen. Es haben sich auch schon viele Leute gemeldet, die uns helfen wollen. Da ist unter anderem auch der Mario Götze dabei. Mhm. Florian Sturmhilfe wurde direkt zugesagt. Mhm. Unter anderem auch noch diverse andere. Und Spiegel Online, der Beitrag ging bereits online. Genau. Und ich war auch ganz, ganz erstaunt oder fand das auch sehr rührend, dass auch Schalke-Fans sich dafür stark machen. Das ist richtig schön. Das finde ich auch richtig schön. Da geht es jetzt auch nicht mehr um Feindschaften und um. In den Farben getrennt und es in der Sache vereint. Ja, ganz genau, so geht es. Es geht nicht um Rivalitäten, sondern hier geht es um einen kleinen Jungen und dessen letzten Wunsch. Jessica, also mich habt ihr auf eurer Seite, das ist ja völlig klar. Und ich glaube bestimmt 90% unserer Zuschauer und Zuhörer auch. Und vielleicht wirkt der Protest ja. Wir wollen es alle mal hoffen. Das wollen wir alle mal hoffen. Schön, dass du mitmachst und schön, dass du dich hier gemeldet hast. Kein Thema, immer wieder gerne. Alles Gute, Jessica. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Hier ist Patrick. Patrick ist 42. Guten Morgen, Patrick. Ja, hallo, Domian. Hallo, Patrick. Um was geht's denn bei dir? Wenn ich das jetzt gerade eben zuvor gehört habe, das tut mir ja besonders leid und da kommt mir mein Thema doch relativ gering bei vor. Ich würde vorschlagen, du fängst mal an. Ja, es ist also Folgendes. Ich habe eine Frau kennengelernt vor etwas über 6,5 Jahren und sie war, sage ich mal, mehr von der Seele her etwas für mich. Wir haben uns verliebt und das hat sich auch die ganze Zeit gehalten. Sie hat allerdings verschiedene massive Probleme gehabt, die auch schon vor meiner Bindung da waren. Was sind denn das für Probleme? Das ist also bei ihr unter anderem Borderline, ausgeprägt in verschiedenen Dingen. Psychische Erkrankung? Bitte? Eine psychische Erkrankung? Ja, eine psychische Erkrankung ist das. Sie schneidet zum Beispiel, also ritzt sich ganz gerne, wenn irgendwas ihr zu viel wird oder so und versucht das dann auch zu verheimlichen. Es ist weniger geworden, hat aber jetzt vor einiger Zeit wieder angefangen. Das mag an dem Druck liegen, dass sie eben jetzt in die JVA gekommen ist. Es gibt ja da so Vorahnungen und einen Stellungsbefehl und Moment so mal, weiter. Moment. Sie ist in die JVA gekommen. Warum? Ja, sie ist in die JVA gekommen, weil sie mehrere Male, das sind 9 Mal, schwarz gefahren ist. Sie ist von Basinghausen, wir wohnen hier in Basinghausen, ist in der Nähe von Hannover, nach Hannover regelmäßig gefahren, ist da erwischt worden und... Und da wird hart durchgegriffen. Was ist jetzt genau der Anruf, der Grund deines Anrufes, Patrick? Der Grund meines Anrufes ist der... sie hat neben den ganzen Dingen, ist sie kaufsüchtig gewesen und sie hat mir das 1000 Mal ein bisschen blauäugig von mir auch versprochen, sie macht das nicht mehr, sie hat es halt nicht mehr gemacht. Ich unterbreche dich, Entschuldigung mal, immer so ein bisschen, dann kommen wir da noch schneller an den Kern heran. Sie ist kaufsüchtig. Auch. Lass mich meine Frage mal formulieren. Hat sie Schulden gemacht? Wie hoch sind die Schulden? Ja, sie hat Schulden, die um die 30.000 wahrscheinlich etwas höher sind. Hast du mit den Schulden auch was zu tun? Das ist jetzt die Sache. Ich habe indirekt mittlerweile mit den Schulden zu tun. Und zwar hat sie mehrfach auf meinen Namen Sachen bestellt und auf Namen, die ähnlich meines Namens sind oder auch ihres Namens. Das heißt, wie viel Schulden hast du jetzt auf deinen Namen an der Backe? Ich habe also jetzt gerade noch ein Schreiben gekriegt am Freitag. Es sind bei einer Firma, die will ich jetzt nicht aus Werbezwecken nennen, das sind schon mal 2774 Euro. Und dann sind aus 4 weiteren Firmen nochmal insgesamt Summen von etwas über 6.000 entstanden, sodass ich knapp bei 9.000 bin. Oh. Was kauft sie denn immer so? Ja, das ist eben, das ist was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, eigentlich Tinef. Es sind Anziehklamotten, es ist sehr viel mit Handy, weil sie sehr viel chattet und all sowas. Mhm. Und das heißt, eure Wohnung ist voll mit Klamotten und unsinnigem Zeug? Nee, das ist ja das Verrückte, das ist nicht da. Sie verkauft es dann direkt wohl immer wieder, ich weiß nicht genau, was sie da macht. Mhm. Wir haben im Prinzip eigentlich gar nichts da. Wir sind beide Hartz-IV-Empfänger. Ich habe das Glück, ich fange jetzt ab Montag eine Arbeit an. So, jetzt unterbreche ich nochmal. Jetzt haben wir den Fall mal so geklärt. Das heißt, ja. du hast eine problematische Frau an deiner Seite. Die ist jetzt sogar im Knast. Ja. Du hast am Anfang gesagt, wir haben uns damals so getroffen, weil wir so ganz gut miteinander auskommen sind oder seelisch ganz gut miteinander kamen. Jetzt hast du ja ein irres Problem wirklich an der Backe. Ja. Überlegst du dich denn von dieser Frau zu trennen? Da liegt jetzt der Pfeffer im Hase. Ich liebe sie nach wie vor. Bei mir ist das Problem auch, dass ich wohl so eine Art Helfersyndrom habe. Du könntest sie ja zum Beispiel verklagen, weil sie auf deinen Namen da Sachen eingekauft hat. Ja, ganz genau. Und das bin ich nämlich jetzt am Überlegen. Ich weiß nur nicht, ob sie das verkraftet. Ich weiß nicht, ob sie sich da was in der JVA antut oder ich stecke da überhaupt nicht hinter. Na, ich würde mir an deiner Stelle erstmal überlegen, was will ich noch in dieser Beziehung? Wenn ich diese Frau noch liebe, wie du sie sagst, kannst du sie nicht verklagen. Was für ein Gefühl ist da wirklich noch da? Da muss man ja wirklich mit scharfem Auge hinschauen und nicht einfach diesen Satz so runterbeten, ja, ich liebe sie noch. Das machen viele Leute nach vielen Jahren auch groß, wenn sie große Probleme haben, aber eigentlich ist das gar keine Liebe mehr. Ist das wirklich noch Liebe? Was willst du von der Frau? Hast du noch schöne Sachen mit dieser Frau? Verbinden dich noch gute und schöne und leidenschaftliche Dinge oder nur noch Probleme? In letzter Zeit waren es nur noch Probleme. Insgesamt war es aber all die Jahre eine sehr schöne Zeit und ich fand es auch sehr toll, ihr zu helfen, sie aufzubauen. Naja, sie hat sich auch drüber gefreut und wir stehen uns sehr nah und wir hatten eigentlich vor, auch eine komplett neue Zukunft aufzubauen. Das ist jetzt aber alles jetzt nicht so gekommen, wie du dir das gedacht hast. Nee, leider nicht. Das ist auch sehr kurzfristig, es ist also alles seit dem 7.11. Und du sagst, dass du sagst von dir aus selbst, dass du so eine Art Helfersyndrom hast. Ja. Das würde ich mir sehr scharf überlegen, also erstmal die Beziehung auf den Tisch legen. Will ich diese Beziehung noch? Die Frage kannst nur du beantworten, kann dir kein Mensch bei helfen. Wenn du ganz scharf drauf guckst und ganz streng drauf guckst und kritisch drauf guckst, will ich diese Beziehung noch? Ja. Wenn du sie nicht willst, dann trenn dich so schnell wie möglich von dieser Frau. Dann kann man immer noch überlegen, ob das mit dem Verklagen überhaupt Sinn hat, weil sie hat ja auch kein Geld. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn du bist Hartz-IV-Empfänger und wenn du fast 10.000 Euro, wenn die dich da um 10.000 Euro gebracht hat, ist das natürlich auch eine schlimme Sache. Ja, das ist richtig. Aber die Grundfrage, Patrick, ist die Frage, will ich mit dieser Frau zusammen sein? Ist das wirklich noch Liebe? Oder ist es einfach eine Gewohnheit oder irgendwelche schönen Erinnerungen an früher und weiß ich was? Ich bin mir da eine ganze Zeit lang jetzt nicht mehr so sicher gewesen. Ja, glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre ich an deiner Stelle auch nicht. Das hat sich also alles innerhalb der, sag ich mal, letzten 60 Stunden hat sich das radikal geändert. Aber trotzdem, man hängt dem nach. Ich glaube, im Moment ist es mehr eine Erinnerung. Ja, das meinte ich genau gerade. Dass es eher so eine Sentimentalität ist, weil ich das mal an früher denkt. Ich kann dir da nur diesen Rat geben, Patrick. Also für mich, als Außenstehender, hört sich das so an, dass ich dir eigentlich sagen muss, geh auf Abstand. Da ist schon genug kompliziertes Geschehen und sie hat dich schon genug mit reingezogen, allein durch das Geld. Ja. Und dann, wenn, dann machen sauberen und klaren Schlussstrich. Ja, ich denke, das wird wahrscheinlich am besten sein. Ja. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste. Dann. Ich war mir halt nur nicht sicher und weil ich deine Sendung also schon seit Ewigkeiten gucke, sofern ich dann Zeit habe und ich wollte da mal Rat haben von jemandem, der wirklich mit Problemen sich auskennt. Ja. Weißt du, Patrick, das kann man natürlich nicht innerhalb von 5, 6, 7 Minuten jetzt entscheiden. Ich kann dir ja nur so einen Eindruck geben oder so eine Richtung sagen. Den Rest musst du für dich in der Stille für dich entscheiden und es dann natürlich auch durchziehen. Mein Lieber, dann wünsche ich, dass du die richtige Entscheidung für dein Leben triffst und wünsche dir alles Gute. Gut, Domian, ich danke dir. Sehr gerne, Patrick. Und mach weiter so, Gerne, tschüss. Ciao. Okay, tschüss. 0800 220 5050, Andreas, 50, guten Morgen. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Hallo Andreas, um was geht's bei dir? Tja, also meine Probleme basieren im Grunde genommen auch, nein, ist gar nicht wahr. Patrick, tut mir vollkommen leid und ich kann ihm nur den guten Rat geben, sich sofort von allem zu trennen, was mit dieser Frau zu tun hat. Mhm. Sprichst du aus Erfahrung? Ich spreche aus Erfahrung, ja. Mhm. Bei mir lief es etwas anders. Ich habe meine Frau geliebt, gemocht, geheiratet, obwohl ich schwul bin. Obwohl du schwul bist? Ja. Mhm. Und habe diese Ehe... Wie alt warst du, als ihr geheiratet habt? Boah, wie alt war ich? 25, ja, 25. Also vor 25 Jahren? Ja. Da wusstest du schon, dass du schwul bist? Ich wusste, dass ich schwul bin, ja. Bi oder schwul? Nein, schwul. Schwul. Und dann hast du sie geheiratet? Ja. Und hast mit ihr geschlafen? Ja. Oft? Des Öfteren, ja. Des Öfteren. Und hast dabei an junge Kerle gedacht, oder was? Unter anderem zeitweise auch nicht. Und wie soll ich das ausdrücken? Also ich habe die Frau ja wirklich geliebt. Aber mehr platonisch dann, oder? Nein. Ich habe sie geliebt, aber ich brauchte den Sex nicht. Mhm. Und sie brauchte den Sex vor allem auch nicht. Ach so. Wie lange wart ihr denn überhaupt zusammen? Wenn ich das sage, dann wirst du es mir nicht glauben. Sag 30 mir. Jahre. Wie viel? 30 Jahre. Das geht ja nicht, wenn du sie vor 25 Jahren kennengelernt hast, geheiratet hast. Nein. Wir haben vor 25 Jahren geheiratet. Ach so, du kanntest sie vorher schon, also mit 20 schon. Ja, Noch früher. Ja. Ich war noch keine 17. 30 Jahre. Das heißt, du bist jetzt gerade getrennt von ihr? Seit gut einem Jahr, ja. Hm. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mich betrogen, ich habe sie belogen, ich habe sie betrogen. Habt ihr Kinder? Ein Kind. Du sagst, das mittlerweile erwachsen ist. Du sagst das so zögernd, ja, ein Kind. Aber es ist dein Kind. Ja, es ist mein Kind, ja. Sie hat in all den Jahren nichts von deiner eigentlichen Veranlagung gewusst. Nein. Du hast... Bis vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Bist du ihr in diesen 30 Jahren oder 28 Jahren oder 30 Jahren oft fremdgegangen? Ja. Wie oft? Sehr oft. Wir können es gar nicht zählen. Nicht wirklich, nein. Hattest du parallel auch eine Beziehung zu einem Mann? Oder war's einmal ein... Einmal ja. Ansonsten waren es Sexgeschichten? Ja. Wie lange lief diese Beziehung mit dem Mann? Die lief damals 2,5 Jahre. Wusste der Mann, dass du verheiratet bist? Ja, er wusste von allem. Und er hat das mitgemacht? Er hat es mitgemacht bis zu einem gewissen Punkt und wo er mir im wahrsten Sinne des Wortes die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und dann wurde von heute auf morgen die Beziehung beendet. Warum? Weil ich... Bitte? Nee, ich wollte dich jetzt fragen, warum du das all die Jahre gemacht hast. Warum hast du all die Jahre gelogen und ein falsches Leben geführt? Was soll ich sagen? Du wirst über diese Frage bestimmt jedem, jedem recht machen wollte, insbesondere meiner Familie, meinen Eltern. Weil du feige warst. Ja. Wir sind ja, ja ungefähr eine Generation und ich weiß ja, dass in der Zeit war es ja nun nicht mehr so dramatisch zu sagen, hier, hey Leute, ich bin schwul, ich führe ein anderes Leben. Wenn du jetzt 70 oder ja, 80 ja, wärst, dann wärst du natürlich. Das sage ich mir heute auch. Das sage ich mir heute auch. Ja. Aber ich habe diesen verdammten Fehler halt begangen. Wie ist das denn rausgekommen dann bei deiner Frau? Durch einen ganz banalen Zufall, dass ich im Internet gechattet habe. Das heißt, bin leider Gottes über während dieses Chattes am Internet eingeschlafen. Und sie halt dann, das war irgendwann vor, ja, nicht 2,5 Jahre zurück, dann zu mir ins Büro kam und sah halt den Chat, und hat's gelesen, was da Chatanbieter und mit wem ich da gechattet hatte und hat das Ganze verfolgt. Das heißt, nicht mal nach dieser langen Zeit hast du so viel Arsch in der Hose gehabt, es ihr zu sagen, sondern es ist dann durch Zufall rausgekommen. Ja, genau. Wie hat sie da reagiert? Sehr gut. Sehr gut, und zwar in der Hinsicht, dass sie, ich habe ihn natürlich damals auch rausgeredet oder versucht rauszureden und sie hat gesagt, okay, dann schauen wir mal und irgendwie wird das schon wieder und ich vermute ja, dass die Frau irgendwie eine Witterung in dieser Richtung schon hatte. Ja, die hat sie dann natürlich mitbekommen und sie hat auch mitbekommen, dass ich dann immer wieder gechattet habe und dieses Chat wurde mir dann auch letztendlich zum Verhängnis, dass ich also ja regelrecht süchtig danach war. Hattet ihr denn in den letzten Jahren auch noch Sex miteinander? Nein, nicht mehr. Wie viele Jahre oder Jahrzehnte keinen Sex mehr? 10 Jahre nicht mehr. 10 Jahre gar nichts mehr? Hm. Nein. Wer hat sich jetzt von wem getrennt? Wir wollten uns trennen, haben uns aber gesagt, aufgrund des Kindes tun wir es nicht. Sag mal, wie alt ist das Kind jetzt? Du hast es gerade mittlerweile 20. Ja gut, da kann man sich ja auch, wenn das Kind 18 ist, trennen. Ja, das war unser Streben. Wir wollten das Abitur abwarten und haben es das Ganze dann aber doch ein Jahr vorher getan und haben halt die Jahre zuvor, ja, wir haben unserem Kind und unserer Familie gegenüber alles vorgespielt. Und Dein Kind ist dein Sohn? Nein, es ist eine Tochter. Eine Tochter. Weiß die Tochter denn heute Bescheid? Die Tochter weiß nicht Bescheid. Die weiß nicht immer noch nicht Bescheid? Nein, die weiß immer noch nicht Bescheid. Ich fasse es nicht. Ja. Noch zu den Fakten. Wie lange bist du jetzt von deiner Frau getrennt? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Du lebst jetzt alleine irgendwo? Ich lebe jetzt alleine. Ja, wirklich irgendwo, ja. Bitte? Ja, ich lebe alleine, aber im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo. Im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo? Was heißt das? Das heißt, dass ich keine Wohnung habe, keine Bleibe habe. Du hast keine Wohnung? Nein. Wo wohnst du? Wo schläfst du denn? Meistens im Auto, ab und zu im Hotel, wenn ich es mir erlauben kann. Ansonsten am Wochenende. Du wohnst im Auto? Hast du eine Arbeit? Ja, ich habe eine Arbeit, ja. Wieso nimmst du dir keine Wohnung? weil ich keine bekomme, weil ich so viel Schulden habe. Warum hast du so viel Schulden? Die basieren auf die letzten Jahre der Beziehung mit meiner Frau. Verstehe ich nicht. Ich habe ihr alles versucht zu bieten, was es nur gab. Für was hast du denn Haus, Haus und Garten und da muss sie man hat sich Klamotten gekauft ohne Ende und Schmuck und ach, ich weiß nicht alle, was nicht alles war. Also das hast du dann alles so mitgemacht? Das habe ich dann alles mitgemacht. Aber dieses Haus läuft doch auf deinen Namen und ihren Namen. Nein, das war damals kein Eigentum, es war gemietet. Aber im Grunde genommen für unsere Verhältnisse überteuert gemietet. Ja gut, das ist doch jetzt weg, das Haus, oder wie? Ja, das ist weg, genau. Also mal Butter bei die Fische, wie viel Schulden hast du? Es belief sich auf fast 30.000 Euro und ich bin jetzt auf fast 9.000 Euro runtergekommen. Ja gut, aber da kann man sich, wenn du einen festen Job hast, da kannst du dir doch irgendeine Wohnung mit Wohngeldzuschuss leisten. Ja, da kommt halt die verleibte Scham wieder raus. Das wollte ich nicht und ich habe gedacht, das ziehst du irgendwie so durch. Ja, und wohnst im Auto, na super. Und hast... Nein, ist nicht super, es ist verdammte Scheiße. Nee, es ist nicht super, natürlich. Ich meine, es ist ja auch ironisch. Da kommt der verdammte Stolz durch. Und was für ein Stolz? Was ist das für ein falscher Stolz? Wenn du zum Amt gehst und sagst, ich will Wohngeld haben und wenn es dir zusteht, dann steht es dir zu. Was sind das für Mätzchen? Ich wollte aber all das, was ich an Schulden hatte, erstmal wieder begradigen. Und warum erzählst du deiner Tochter, die eine junge 20-jährige Frau ist, nicht, dass der Papa schwul ist? Die ist dann schon gerade mit ihrer Schule fertig, hat alles wunderbar geschafft und... Und? Erlaubt sich ihr ja im Ausland und... Ja, und? Du meinst, ihre Welt bricht zusammen, wenn sie hört, dass der Papa schwul ist? Und sie stürzt in einen Abgrund? Sie hat ja nur erst die Trennung von den Eltern miterleben müssen. Das wollte ich ja nicht auch noch antun. Mein Gott. Du bist aber auch ein Hemd, sage ich dir. Was ist denn das für eine Denke? Das will ich ihr auch nicht noch antun. Das ist dein Leben, das bist du, das ist deine Identität. Vielleicht wird deine Tochter sogar noch besser verstehen, dass ihr euch getrennt habt. Ihr habt ihr ja die Ohren voll gelogen, wahrscheinlich, weswegen ihr euch getrennt habt. Da sagt man doch der Tochter die Wahrheit. Das tut der Tochter gut und das tut dir gut. Und wenn du schon so viele Jahrzehnte nicht zu deinem Leben gestanden hast, dann tu es doch jetzt. Jetzt hast du doch die Chance. Es ist doch alles nicht schlimm. Die Vergangenheit kann man nicht verändern. Das ist schlimm. Das gebe ich dir recht. Aber du bist 50 Jahre. Du bist jetzt noch keine 90. Du bist jetzt 50. Du kannst doch jetzt einen klaren Schnitt in deinem Leben machen und jetzt gerade durchs Leben gehen. Mensch, Andreas. Das will ich doch im Grunde genommen auch. Ja, dann mach es auch. Dann mach es auch. Dann ordne jetzt alles neu und mach reinen Tisch aber und sag... Diese verdammten Schulden und so weiter, das macht mich einfach wahnsinnig. Nee, das kann nicht sein, wenn du 9.000 Euro... Das macht mich wahnsinnig. Was bist du denn vom Beruf? Darüber möchte ich jetzt hier nicht sprechen. Ist es ein normaler Beruf? Ja. Ja, sehr, sagst du. Ich frage deshalb nur, weil ich wissen will, ob du ein normales Gehalt hast. Und wenn, ja, natürlich. So, ja. Mensch, wenn da 9.000 Euro sind, dann kann man das doch handeln. Andreas, pass mal auf. Ich gucke gerade auf die Uhr und bin erstaunt, wie lange wir beide schon miteinander reden. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil es kompliziert ist. Ich habe dir jetzt mal so meine Meinung gesagt. Ich war jetzt auch ein bisschen hart. Bitte fasse das nicht auf. Ich will nicht verletzend sein. Ich möchte dich einfach aufrütteln, dass du jetzt ein besseres Leben führst demnächst. Darum geht's mir ja. Ich möchte jetzt auch nochmal, dass meine Psychologin mit dir spricht, dich ein bisschen auffängt und dass ihr auch nochmal im Detail so einige Sachen durchsprecht. Vielleicht kannst du dir auch noch Hilfe bei einer Beratungsstelle suchen. Aber du musst jetzt was machen. Du musst, das ist doch die Chance jetzt deines Lebens, die du jetzt hast. Ja, okay. Andreas, sehr gerne. dann bitte ich dich aufzulegen und Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay? Okay, danke. Viel Glück und alles Gute. Tschüss, Domian. Tschüss. Danke dir. 1.31 Uhr haben wir. Und jetzt möchte ich euch unser Thema übermorgen sagen. Übermorgen heißt unser Thema Blut. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine besondere Beziehung zu Blut haben. Vielleicht aufgrund einer schweren Erkrankung, einer schweren Verletzung, wo es sehr stark um Blut ging. Oder vielleicht auch in Bezug auf eine sexuelle Neigung. Gibt's ja auch, hatten wir ja auch schon mal so etwas. Und gerne mit Leuten, für die Blutsverwandtschaft etwas Besonderes ist. Vielleicht sogar etwas so sehr Besonderes, dass sie sagen, die Blutsverwandtschaft steht sogar über dem Gesetz. Die Blutsverwandtschaft ist mir wichtiger. Ich würde gerne mit euch über all diese Aspekte reden. Meldet euch oder meldet euch mal an per Mail unter domian@wdr.de. Stichwort Blut. Gerne dann auch am Mittwoch vor der Sendung könnt ihr anrufen und natürlich auch während der Sendung. Heute Freitemennacht 0800 220 50 50. Hier ist Thorsten und der ist 36. Guten Morgen, Thorsten. Ja, hallo, Domian. Hallo, Thorsten. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe eine Angststörung, sagen zumindest die Ärzte. Und das macht mich irgendwie ziemlich kaputt. Du hast eine Angststörung? Eine Angststörung? Und das Zweite hatte ich nicht verstanden. Eine generalisierte Angststörung. Das macht mich halt ziemlich fertig. Ja. Und so weit, dass ich jeden Tag über Suizid nachdenke. Beschreibst du mal, wie diese generalisierte Angststörung sich bei dir zeigt? Hauptsächlich psychosomatisch. Ich habe oft Luftnot und in der letzten Zeit habe ich irgendwie ganz komische körperliche Zuckungen abends, wenn ich erschöpft bin und müde bin. Mhm. Dann zucken meine Arme und ich ziehe teilweise Grimassen. Grimassen? Ja. Mhm. Und sieht halt nicht schön aus und es macht mir halt Angst. Und du kannst da dann nichts gegen tun. Wenn du die Grimassen kriegst, kannst du nicht sagen, ich will jetzt ein normales Gesicht haben. Das geht nicht. Nein. Ich kann das tagsüber irgendwie unterdrücken, wenn irgendwie ich irgendwo bei Leuten bin, auf der Arbeit bin, dann geht das. Das heißt, du arbeitest noch voll? Ich arbeite, ja. Was machst du? Ich habe momentan Pizza aus. Okay. Mhm. Das heißt, da hast du viel mit Leuten, doch mit Menschen zu tun und da funktioniert das. Das stimmt, ja. Das funktioniert gut. Mhm. Aber sobald ich alleine bin, dann wieder Auto fahre, dann merke ich das, dass das eigentlich gar nicht geht. Und oft bin ich dann so verzweifelt, dass ich irgendwie, ja, letztens habe ich irgendwie wegen den Zuckungen geschaut, was das alles sein könnte. Und dann kam ich auf das Krankheitsbild Chorea-Huntington. Mhm. Das ist irgendwie so eine Nervenkrankheit, die tödlich verläuft und ja, dass man eigentlich nicht mehr als 15 Jahre lebt. Gut, aber das hast du dir nur mal so ausgedacht, ne? Das hat ja kein Arzt zu dir gesagt. Ja, aber ich steigere mich da so rein, dass ich da so eine Panik bekomme und seit einer Woche irgendwie erzähle ich das teilweise Freunden von mir, dass ich das habe und dass es halt noch nicht bestätigt ist, aber dass der Verdacht da ist. Ach, das erzählst du den Freunden? Ja. Obwohl kein Verdacht von einem Arzt formuliert wurde? Nee. Das hast nur du dir so ausgedacht und im Internet wahrscheinlich geguckt, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Genau, ich habe zwar am Dienstag noch einen Termin beim Arzt zum EEG und noch beim MRT, wir haben einen MRT vom Kopf gemacht. Also den habe ich schon dreimal verschoben, weil ich halt so eine Angst habe vor der Diagnose. Weiß denn der Arzt von diesen Zuckungen? Ja. Und deshalb werden auch die Untersuchungen gemacht? Genau, ich bin hingegangen, habe das aufgenommen. Mhm. Ich war irgendwie in England in Urlaub und hab das aufgenommen mit Kamera, weil es mir so schlecht ging. Und das habe ich dann halt einem Therapeuten gezeigt und einem Arzt und der hat mich dann halt zum Psychiater geschickt. Ja, aber wenn du leidest schon lange an dieser generalisierten Angststörung. Ja, seitdem ich denken kann. Seitdem du denken kannst. Hat denn ein Arzt nicht vielleicht spontan gesagt, das kann durchaus sein, dass das dass es damit zusammenhängt, dass das ein Ausdruck der generalisierten Angststörung ist? Doch, schon. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer so sehr einrede. Ich rede mir so viele Dinge ein. Mhm. Ich bin geschieden von meiner Ex-Frau und habe zwei Kinder. Mhm. Und die kommen jedes Wochenende zu mir. Mhm. Und wenn die da sind, ich kann nachts keine Sekunde schlafen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie nachts sterbe und die Kinder zu mir rüberkommen und sehen, dass ich tot bin. Mhm. Deswegen. Bist du bei einem Therapeuten auch in Behandlung? Ich gehe momentan zum Therapeuten. Das ist irgendwie der Therapeut von meinem Sohn. Das ist ein Psychotherapeut? Ein Psychotherapeut, ja. Und dem erzählst du das auch alles so ganz offen, wie du es mir auch erzählt hast? Ja. Was sagt er dir? Er sagt, ich soll mich halt irgendwie ankern und das irgendwie, ja. Was sagt er? Du sollst dich? Ankern, das irgendwie so quasi an schöne Dinge denken und nicht die negativen Sachen so an mich rankommen lassen. Ja, ist natürlich ein schöner, gut gemeinter Ratschlag, hilft dir aber nicht so weiter, ne? Nein, das hat, also er hilft mir schon ganz gut, aber ich merke, dass es momentan mir wieder ganz, ganz, ganz schlecht geht. Naja, nun geht es ja erstmal um die Diagnose, was das wirklich ist. Gehen wir mal davon aus, und ich hoffe das sehr für dich, dass das ausschließlich ein Ausdruck deiner Angststörung ist. Wenn das diagnostiziert würde, definitiv, ging es dir doch schon besser, oder? Ich weiß es nicht, ob mir es dann besser gehen würde, weil ich dann immer noch die Luftnot habe und die Zuckung. Okay, das ist klar, aber du, dann wäre schon mal die Angst vor dieser, von dieser Horrorerkrankung wäre schon mal weg. Ja, das stimmt, das wäre dann irgendwie weg. Wenn du 36 Jahre alt bist und du sagst, du hast das dein ganzes Leben lang und du warst auch immer wieder bei Therapeuten oder Psychiatern in Behandlung. Ja. Und man hat dir nie richtig helfen können. Nein. Warst du mal in einer Klinik? Ich war schon mehrmals in der Klinik, dreimal. Mhm. Und in der ersten Klinik habe ich meine Frau kennengelernt damals. Mhm. Und also die habe ich dort kennengelernt, von so einer psychosomatischen Klinik. Und ja, auch geheiratet und nach 9 Monaten das erste Kind gekommen, nachdem wir uns gekannt haben. Mhm. Also ging alles sehr schnell. Mhm. Hat dir das damals ein bisschen geholfen, als das Kind geboren wurde? Ja, also ich war noch nie so glücklich. Also ich liebe meine Kinder über alles, tut alles, was meine Kinder tun. Und ich wollte gerade sagen, dass die Kinder, auch wenn ihr jetzt geschieden seid, dass die Kinder dennoch da sind, muss doch für dich auch eine Stütze sein und auch ein Verantwortungsgefühl in dir aktivieren. Absolut, ist es auch so. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann nachts nicht schlafen, wenn die bei mir sind, weil ich Angst habe, dass ich irgendwie vielleicht morgens nicht mehr aufwache. Ja. Was machen dann die Kinder? Aber dann wundert es mich, wenn du gerade am Anfang hast du zu mir gesagt, dass es dir so schlecht geht im Moment, dass du auch ab und zu an Selbsttötung denkst. Ja. Aber das kannst du doch nicht wirklich meinen. Das würdest du deinen Kindern nie antun wollen. Natürlich will ich das nicht. Und ich male es mir auch schon irgendwie richtig aus, wie das ist, wenn die Kinder das mitbekommen, dass ich irgendwie tot bin. Das wäre ganz, ganz, ganz schlimm für die. Ganz schlimm. Wie alt sind die Kinder? Wie bitte? Wie alt sind die Kinder? Der Kleine ist 7, der Große ist 8. Ja, das wäre ganz schlimm. Und der Große, wenn der irgendwie aufwacht, kommt immer morgens zu mir ins Zimmer und küsst mich wach. Mhm. Also ist von irgendwie toll, ich liebe dich auch. Ich könnte niemals irgendwie, das hält mich auch sozusagen noch am Leben. Ich wollte gerade sagen, das ist fast die beste Therapie. Das Glück, das du empfindest deinen Kindern gegenüber, dass die Kinder da sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Nacht stirbst, ist sehr gering, sage ich dir mal. Ich weiß, das hilft so nicht weiter mit solchen logischen Argumenten. Mensch, du müsstest, also erstmal muss diese Untersuchung jetzt gemacht werden, was da los ist, warum du die Zuckungen hast. Aber wenn ich habe auch Angst vor der Diagnose, weil ich weiß, wenn die Diagnose bestätigt wird, tue ich mir auf jeden Fall was an. Also ja, die Diagnose ist ja noch gar nicht von einem Arzt formuliert worden. Die Vermutung, das heißt, die Diagnose bestätigt wird. Die Diagnose ist ja nicht mal als Vermutung von einem Arzt genannt worden. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. So, das klingt voll lächerlich. Aber genau, da musst du dich jetzt mal ein bisschen runterfahren. Das ist im Moment noch ein bisschen absurd, dass du dir da eine Krankheit ausdenkst, die du dir komplett aus der Luft greifst. Jetzt wird die Untersuchung gemacht. Ja, aber es geht schon so weit, dass ich irgendwie sogar schon Geld verschenke, weil ich denke, was bringt mir noch das Geld? Ich komme ja irgendwie, ja. Wenn ich tot bin, brauche ich auch das Geld nicht mehr. Aber Thorsten, jetzt musst du dich aber ein bisschen am Riemen reißen. Wir sind wieder bei deinen Kindern. Wir sind bei deinen Kindern. Dass du jetzt nicht zu sehr von der Spur wegkommst. Wann wird gesagt, was du hast? Morgen, also ja, nachher habe ich irgendwie Termin zum EEG. Und ich hoffe, dass ich dann auch zu dem Psychiater nochmal rein darf. Mhm. Und dann habe ich irgendwie in einer Woche dann einen Termin zum MRT. Okay, also das heißt spätestens in drei oder vier Wochen weiß man Bescheid, was los ist. Genau. Ich gehe davon aus, dass du nicht diese schwere Erkrankung hast. Ist auch äußerst unwahrscheinlich, ich weiß das selbst. So, aber das ist eine Erbkrankheit, die vererbt wird. Mhm. Und keiner meiner Eltern hat diese Krankheit, also ist das eigentlich nahezu auszuschließen. Na siehst du. Also, nur 5% der Menschen, die das haben, quasi. Was soll ich da noch sagen? Ich weiß, es klingt alles doof, aber. Nee, ich nehme es ernst. Ist es mir so klar. Ja, ich nehme es völlig ernst. Ich bin ja gerade schon auf einer ganz anderen Schiene. Du musst noch eine andere, bessere psychiatrische Behandlung haben. Und da muss jetzt meine Fachfrau ran, die dich da berät. Okay. Nur das ist der Weg. Mir ist völlig klar, dass man dann nur mit Vernunft und mit Eigensuggestionen kann man dann nicht, schafft man das nicht. Man kann es vielleicht ein bisschen schaffen, sich nicht allzu sehr in die Hysterie zu bringen, aber heilen kann man das nicht. Ja, von weil mir im Kopf auch alles klar ist. Ja, ja. Aber dann das Gefühl ist dann so stark, dass ich dann teilweise denke, okay, ich habe wirklich, ich gehe fest davon aus, dass ich, also mein Ziel, wie ich mir schon selbst gesagt habe, okay, ich will noch den Sommer erleben. Ja, okay, komm, das vertiefen wir gar nicht weiter. Alles Quatsch. Du wirst noch so viele Sommer erleben, die können wir gar nicht so schnell aufzählen. Ja, ich hoffe, dass wir auch irgendwie. Thorsten, jetzt kommt meine Fachfrau ins Spiel. Die Anna ist das. Du legst auf, Anna ruft dich an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke. Gute Besserung. Ja, danke. Tschüss. Das Gespräch. Ja, tschüss. Tschüss. Und schon geht es weiter mit dem Norbert. Der ist 52. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hallo, Norbert. Dein Thema? Ja, mein Thema. Ich habe meine Frau und ich, wir haben vor 2 Wochen erfahren, oder sie hat die Diagnose gekriegt, dass sie Darmkrebs hat, Metastasen auf der Leber und den Lymphen. Mhm. Und bei der OP, sie wurde am letzten Woche operiert, wurde festgestellt, dass sie noch Metastasen auf dem Bauchfell hat. Ganze war die letzten 2 Wochen war eine ganz extreme Achterbahnfahrt. Das Ganze kam wie ein Blitz, wie ein Schlag aufs Hirn. Ging es ihr vorher denn gut? Sie war ein paar Mal bei Ärzten, weil sie immer wieder ganz, ganz starke Schmerzen hatte, aber es kamen immer ganz lapidare Diagnose wie, ach, da ist viel Luft im Bauch, ach, Ultraschall ist alles okay. Ich habe sie auch immer auf die Notstation ins Krankenhaus gebracht, dort selbe wieder, und wir sind eigentlich jedes Mal wieder weggegangen. Oder. Und niemand kam auf die Idee, mal eine Darmspiegelung zu machen? Nee, das war so, als sie beim Gastroenterologe war, dann wurde ein Ultraschall gemacht, meine Frau ist etwas kräftiger, dann hieß es, oh, sie wäre sehr adipös. Ihr war immer schlecht, sie hat sich, glaube ich, auch dort beim Ultraschall übergeben. Sie soll sich nicht so anstellen, nicht so angespannt sein. Mhm. Ich habe, nachdem die Diagnose feststand, auch dort angerufen und gemeint, ja, das Adipössein hätte ich ja jetzt wohl erledigt, sie hat schon einige Kilo abgenommen und hab dann irgendwann gesagt, ja, Diagnose Darmkrebs, und die haben sie irgendwie gar nicht registriert, das war ganz komisch. Und jetzt liegt diese Diagnose. Ja, man hängt jetzt einfach so in die Luft. Das glaube ich, die Diagnose liegt 2 Wochen zurück. Eine schwere Operation hat sie schon hinter sich. Ja, genau. Und daraus wurde jetzt klar, dass es so viele andere Metastasen gibt. Ja. Liegt sie noch im Krankenhaus? Ja, ne? Ja, ja. Wir haben auch gerade vorhin kurz miteinander telefoniert und ich kann so im Schlaf und da. Hat man ihr das gesagt, dass da noch so viele Metastasen sind? Weiß sie das? Sie weiß es, aber über Umwege. Und zwar habe ich nach der OP mit einem Arzt gesprochen, der hat mir das dann gesagt. Und ich habe dann irgendwann mit einem Professor aus Tübingen telefoniert, der ein paar Unterlagen von mir zugefaxt bekommen hat, und habe ihm das auch erzählt. Und er hat mir auch gesagt, er macht zwei Untersuchungen. Er hat so eine Forschungsstudie über Bauchfellkrebs und hat mir dann gesagt, nach dem, was er jetzt an Unterlage hat und das mit dem Bauchfellkrebs, dann hat er gemeint, muss ich mir leider sagen, dass da keine Heilungschance besteht. Das heißt, es gibt eine genau, es gibt eine Prognose? Genau, und kurze Zeit später hat die eine Tochter angerufen und ich bin dann total zusammengebrochen am Telefon, wollte sie aber nicht sagen, du konntest ja nicht sagen, und irgendwann hat sie es halt doch irgendwie rausgekriegt. Und die hat es dann der Mutter erzählt? Die hat ihr dann angerufen, nachgefragt und ihr dann gesagt, meine Frau war ziemlich stinkig mit mir, weil ich es ihr nicht gesagt habe. Mhm. Also sie sagt, ich will, dass man ehrlich mit mir umgeht, aber ich. Okay, also jetzt ist alles, alle Wahrheit liegt jetzt offen. Hat dein Arzt einen Zeitraum genannt? Eine Lebenserwartung vom Also ich habe dem Stationsarzt, noch einen sehr jungen Arzt, ich glaube Assistenzarzt noch, ja, mal festgenommen, gesagt, was, wenn ich sie jetzt frage, zeitlich, wie viel Zeit haben wir noch oder hat sie noch, dann hat er gesagt, ja, vielleicht ein paar Monate, vielleicht, vielleicht ein Jahr. Ich habe immer gesagt, ich selber bin kein Freund von Prognose, aber. Das heißt, das ist nicht, dieser Krebs, so wie er jetzt fortgeschritten ist, ist nicht heilbar? Nicht heilbar, ja. Man kann wahrscheinlich Chemotherapien oder Bestrahlungen, was immer, auch machen, aber das wäre dann nur eine Lebensverlängerung, aber keine Heilung. Genau, die Metastasen auf der Leber sind wohl schon ziemlich groß. Mhm. Also, man hat ja auch gleich gesagt, da kann nichts mehr gemacht werden und. Wie gehst du denn jetzt mit dieser schlimmen Nachricht um? Erstmal du. Boah, ich mache total komische Sachen. Ich habe von meiner Tochter schon vor kurzem ziemliche Anschiss gekriegt, weil ich total komische Sachen mache, wo ich dann hinterher denke, sag mal, also, reagier schon wie ein kleines Kind. Am liebsten würde ich zu jedem Bekannten hinrennen und sage, hey du, meine Frau, die stirbt. Ich habe mir auch letzten Freitag. Nee, ich sag mal ein Beispiel, was für komische Sachen ja, hast du? Ich habe vor, oder meine Tochter hat mir mal auf Facebook eine Seite eingerichtet und ich habe dann Bilder hingemacht und habe dann reingeschrieben, warum. Und, also man konnte sie nicht erkennen und. Also so panische Reaktionen. Ja. Am Freitag habe ich mir eine Flasche Whisky gekauft, haben die reingedröhnt, bin dann in so eine Rockschuppe gegangen, um zu tanzen und da total, glaube ich, total rumgeflammt. Ich hab, ja. Wie geht denn deine Frau mit dieser Nachricht um? Also die erste, letzte Woche so, dachte ich immer, mein Gott, ich stark, ja, es ist so und aber zwischendrin ja auch immer wieder komme ich immer wieder die Frage, warum? Ihr ist auch das klar, dass es nicht heilbar mehr ist? Ja, ich denke schon, also wir reden immer wieder über Sterben und da sie eine Palliativausbildung noch gemacht hat vor 2 Jahren, weiß sie. Ach so, gut, dann ist sie ja sehr bewandert in der Thematik. Und ihr redet auch über das Sterben. Ja, immer so Ansatz. Also insofern, dass sie sagt, bestimmte Sachen müsste sie nicht. Ich habe ihr versprochen, ich werde jeden Weg mit ihr gehen. Habe ich ja gesagt, auch wenn es mir. Ich habe nicht verstanden. Ich habe zu ihr gesagt vor kurzem, dass ich jeden Weg mit ihr gehen werde. Mhm. Weil sie hat gesagt, sie möchte bestimmte Sachen nicht erleben. Dann war auch das Thema Schweiz. Also nur ganz kurz. Und ich habe gesagt, ich werde dich begleiten. Also das Thema Schweiz heißt Sterbehilfe, aktive genau, Sterbehilfe, ja. Genau, und ich habe ihr auch gesagt, dann, wenn, werde ich auch hier alles Erdenkliche tun, um dir zu helfen, wenn es ganz, ganz, ganz schlimm wird. Aber was heißt das? Möchte sie in die Schweiz zur Sterbehilfe? Also, wenn es mal soweit ist, dass ganz, ganz klar ist, dass sie nur noch kurze Zeit hat, dass sie eine ganz üble Lebensqualität hätte, ja. Ja, nun kann man das nicht so ganz spontan entscheiden, sondern das muss man dann ja schon eine Weile vorher einfädeln. Aber wenn sie eine Palliativmedizin, ist sie Krankenschwester gewesen oder? Sie hat meine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Mhm. Und man muss sagen, Medizin war immer so ein Steckenpferd von ihr. Ich wollte vor viele Jahren mal, als sie Medizin studiert, das wollte sie dann nicht weg, die Kinder. Und aber dann ist sie schon gut, vermute ich mal, eine gut informierte Frau und die weiß, was sie hatte und was auf sie zukommt. Naja, sie hat ihre Mutter gepflegt, bis sie gestorben ist und ist auch bei uns hier im Haus gestorben. Weißt du, Norbert, jeder kann das ja verstehen, dass du erstmal völlig umgehauen bist. Jeder ist ja umgehauen, wenn er so eine Nachricht von seiner liebsten Person, seinem liebsten Menschen hört. Das ist ja auch richtig und verständlich. Nur musst du wahrscheinlich dich jetzt etwas zur Stärke auch zwingen, weil du für sie ja da sein musst. Ich bin für sie da. Ich bin ja... Ich meine es insofern. Nicht, dass sie aus Rücksicht auf dich gar nicht so viel spricht, wie sie eigentlich sprechen wollte. Da musst du ihr, glaube ich, jetzt auch signalisieren, wir können immer über alles sprechen, über alle Ängste und auch über die schlimmsten Sachen. Das halt, das musst du ihr signalisieren, ich, Norbert, halte das aus. Du musst auf mich keine Rücksicht nehmen. Aha. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du jetzt diese Rolle bei deiner Frau hast, wenn es innerlich, wenn es dir auch das Herz zerreißt. Ja, das ist auch ein Stück von ihrer Persönlichkeit. Sie hat immer auf alle Rücksicht genommen, war immer für alle da. Siehst du, dann wird sie es jetzt wieder machen. Und wenn heute Mittag war so ein Moment, wo sie sich 100-mal bei mir entschuldigt hat, dass ich jetzt sowas, dann habe ich dir gesagt, hör auf, ich bin jetzt für dich da, verdammt, und ich mache das gerne. So, dann ist mir das schon klar. Und wenn sie wird das ja mitkriegen, wie sehr dich das umhaut. Dann musst du jetzt wirklich Signale setzen, dass du stark für sie bist und dass sie immer alles sagen kann. Das ist der größte Dienst, glaube ich, den man. Das ist sehr schwer, ne? Ja. Ich weiß. Wo kannst du dir Hilfe holen? Ein bisschen Unterstützung, Stärke. Ich habe schon Leute, mit denen ich reden kann, aber es ändert nichts an der Tatsache. Verstehe ich? Also, als die Diagnose kam, ein paar Tage später, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich selber gar keine Angst habe vom Sterben. Ich habe immer nur Angst vor Einsamkeit, aber nicht vom Sterben, habe ich gemerkt. Und ich würde sogar mit dir tauschen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dir so ein bisschen Rückhalt holen könntest von außen für die schwere Zeit jetzt. Ja, aber es bringt, mir geht es auch immer wieder gut, sicherlich, aber ich habe immer wieder diese Abstürze. Ja. Sie lebt da noch, aber ich vermisse sie so wahnsinnig. Wir schauen jetzt mal nach im Hintergrund, was wir dir in deiner Umgebung, du kommst aus Süddeutschland, ne? Ja. Für euch am Dialekt. Ja. Was wir dir da anbieten können, Norbert. Dann bitte ich dich, es aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay, danke. Und ich habe gesagt, Gott, was ich glaube, was man sagen, was zu sagen nötig ist und wünsche dir sehr, sehr viel Kraft und alles Gute dafür, für dich und deine Frau von Herzen. Danke. Du legst auf und die Anna meldet sich gleich bei dir. Okay, danke, ja. Tschüss, Norbert. Tschüss. Christian. 32, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Christian. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht bei mir um meine Ex. Ja, die mich bestalkt, die mich bedroht. Ich weiß mir mittlerweile schon keine Hilfe mehr. Also, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und. Wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? 2 Jahre. Ja, und seit wann getrennt? Seit 2008. Ach du lieber Gott, so lange? Ja. So lange schon getrennt und es ist immer noch keine Ruhe da. Zwischenzeitlich war Ruhe da. Ich bin dann auch weggezogen in eine andere Stadt und jetzt hat sie mich vor einem guten Jahr dann ausfindig gemacht und jetzt fängt der Terror wieder an. Nochmal noch eine Frage zur Vergangenheit. Wer hat sich von wem getrennt? Sie sich von mir in einer sehr unschönen Art und Weise. Und warum hat sie sich getrennt? Welche Begründung? Ich habe erst gar keine Begründung bekommen, muss ich dazu sagen. Also es war so, dass ich sie an einem Wochenende abholen wollte und wurde dann immer wieder hingehalten, habe mir halt auch nichts dabei gedacht, weil sie halt bei mir auch wirklich alle Freiheiten und sonntags morgens um 6 Uhr klingelte mein Handy. Ich habe ihre Nummer gesehen und bin dran. Ich so, ja. Und dann war eine Männerstimme dran und kriegte dann von der Männerstimme zu hören, ich sollte sie in Ruhe lassen, sie will nichts mehr von mir wissen. Und damit war das Thema dann durch. Die haben dann aufgelegt und dann war gut. Und dann hast du nie wieder mit ihr geredet, doch? Doch, ich habe dann einen Tag später, nachdem ich Feierabend hatte, bin ich dann bei ihr zur Arbeit hingefahren, weil ich halt wusste, wann sie Feierabend hatte und wollte sie dann danach zur Rede stellen und habe normal mit ihr geredet und wurde dann auf der Straße, auch unter Zeugen, wurde ich dann hingestellt, dass ich das letzte Arschloch bin. Meine Familie ist, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, ist gefallen und meine Familie ist ja absolut asozial. Hast du sie in dieser Weise vorher auch schon mal ähnlich erlebt in den zwei Jahren? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, da ist ein kompletter Verwandlung ganz schnell passiert. Um 180 Grad. Und somit war die Beziehung dann zu Ende? Somit war die Beziehung zu Ende. Ich habe mich dann halt versucht, in meinen Job zu stürzen und mich damit abzulenken, was aber überhaupt nicht geklappt hat. Aber dann hat sie dir nachgestellt? Sie hat, ja, ging dann erstmal so weit, dass ich dann halt einen Nervenzusammenbruch hatte und in der Klinik war. Und danach ging es jetzt auch wieder super gut. Und vor einem Jahr hat es wieder angefangen, nachdem sie mich hier aufgespürt hat. Hast du denn damals doch noch versucht, in der ersten Zeit, Anfangszeit, dass du wieder mit ihr in Kontakt kommen wolltest? Hast du gebettelt? Nein, gar nicht. Gar nichts von dir? Gar nichts. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Das heißt, sie ist dann tatsächlich, von ihr ging die Initiative aus, dann wieder mit dir in Kontakt kommen zu wollen? Richtig. Ich bin es auch hinterher erst über Freunde gewahr geworden, die mir gesagt haben, pass auf, der wird sich demnächst wer bei dir melden. Ich habe das aber auch nicht für wahre Münze benommen, dass sie das sein könnte. Ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Wie stalkt sie dich denn jetzt? Wenn ich halt nach Hause komme, ich bin dann tagsüber auch mal weg bei Bekannten, bei Freunden. Und wenn ich dann nach Hause komme, steht sie dann bei mir vor der Tür. Vor der Haustür. Und dann, was sagt sie dann? Ja, lass uns doch noch mal reden. Ich will aber gar nicht mit ihr reden mehr. Weil so viele Dinge mittlerweile jetzt passiert sind, wo ich mir sage, das verpacke ich nicht nochmal. Lässt sie sich denn dann abwimmeln? Nee, ja, also in der ersten Zeit hat sie sich überhaupt nicht jetzt abwimmeln lassen. Ich bin dann auch hingegangen und habe eine einstweilige Verfügung über einen Anwalt beantragt, weil sie auch hingegangen ist und gesagt hat, das Kind, was sie jetzt hat, der Kleine, der ist 2, das wäre von mir. Mhm. Was aber überhaupt nicht ist, weil ich mit der Frau überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. Das kann also von der Zeit gar nicht hinkommen, dass du der Vater bist. Ja, richtig. Mhm. Genau. Dann habe ich gesagt, ich so, komm, pass auf, dann machen wir jetzt einen Vaterschaftstest, den hätte ich dann auch noch bezahlt. Mhm. Auch hat sie sich nicht drauf eingelassen und hat trotzdem steif und fest behauptet, das wäre mein Kind. Ich hatte das Jugendamt dann sogar hier, da musste ich dann noch hin. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter und habe dann mit dem Anwalt beschlossen, dass wir das gerichtlich einklagen, den Vaterschaftstest. Jetzt steht sie nicht mehr bei dir vor der Tür. Doch, heute wieder. Heute auch wieder? Heute auch wieder und dann ist eine Nachbarin rausgegangen und hat ihr klipp und klar gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen, weil die das halt jetzt auch die letzten Wochen mitgekriegt hat, was abgelaufen ist. Also sie schreit hier rum, macht die Nachbarn mitten in der Nacht wach. Selbst im Sommer hat sie draußen auf der Wiese gezeltet mit ihrem kleinen Sohn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist ja sie hat sich da hingelegt. Zelt aufgebaut. Ich komme nach Hause, steht da ein Zelt. Ich gucke, ich so, okay, ist ein Zelt. Ich habe sie nirgendwo gesehen. Komm um die Hausecke, steht sie davor. Komm morgens raus, ist sie immer noch da, im Zelt, mit dem Kleinen. Muss man sich da nicht wahnsinnig zusammennehmen, nicht mal auszurasten? Es ist passiert, dass ich fast ausgerastet wäre. Da hat mich die Nachbarin dann reingezogen ins Haus und meinte, rein mit dir, geh bei mir in die Wohnung und ich regel das. Mhm. Wir haben ja zweimal pro Woche auch die Polizei stehen. Wahnsinn. Christian, ich muss dich jetzt leider unterbrechen, weil meine Sendung vorbei ist, aber wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke, Domian. Könnte ich wohl ein Autogramm haben von dir? Das regeln wir gleich. Bis dann. Okay. Tschüss. Danke. So, ihr Lieben, das war's für heute. Wir melden uns morgen wieder ein bisschen später vielleicht. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss.